allen wir voran, Rose Marie. Soldaten sind Soldaten, in Worten und in Taten, sie kennen keine Lumperei und sind nur einem Mädel treu. Walri, walra, walralala, Rose Rose Marie, und reichen uns zum Bund die Hand, Rose Marie.